Deine Liebe ist der Weg. Deine Liebe ist der Weg in die Räume der Herrlichkeit des Vaters. Du hast den Weg frei gemacht. Du hast den Weg frei gemacht in die Räume deiner Herrlichkeit. Du hast den Weg frei gemacht, Herr, in die Räume im Haus des Vaters durch deine Liebe. Und auf dem Weg deiner Liebe, Herr, führst du uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Du führst uns von Dimension zu Dimension. Du führst uns von Raum zu Raum. Oh, du führst uns, Herr. Herr, du führst uns immer tiefer hinein, Herr. In die Räume deiner Herrlichkeit. Oh, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir für deinen Geist, Herr, der uns wirklich ansaugt, Herr. Ansaugt hinein in die Räume der Herrlichkeit. Komm, streck mal deine Hände aus zu ihm. Lass sie mal ansaugen von seinem Geist. In diese Räume der Herrlichkeit hinein. In diese Räume seiner himmlischen Herrlichkeit hinein. Also Johannes 14, Vers 2 hat Jesus gesagt, im Haus meines Vaters sind viele Räume. Halleluja. Halleluja. Und dann spricht er darüber, dass durch den Heiligen Geist wir freien Zugang haben in diese Räume. Der Heilige Geist ist gekommen, um uns in diese Räume zu nehmen. Der Heilige Geist ist heruntergekommen, um uns nach oben zu nehmen, Herr. In die Räume der himmlischen Herrlichkeit. In die übernatürlichen Räume seiner Wirksamkeit. Prophetische Wirksamkeiten. Wunderwirksamkeiten. Er ist gekommen, um uns in diese Räume im Geist hineinzunehmen. Lass die also ansaugen. Komm, streck die aus. Lass die jetzt nicht ablenken, sondern streck die aus. Weil das sind Räume. Räume im Haus des Vaters, die für dich heute Abend geöffnet sind, dass du heute Abend da reingehst. Eine neue Dimension. Das sind Räume der Wunder. Halleluja. Halleluja. Also sie sind offen. Das sind Räume der Wunder, die offen sind. Räume der kreativen Wunder. Oh, Räume der Wunder im Bereich von Finanzen und Versorgung. Ich sehe Wunder. Einfach wirklich Engel, die Wunder deponieren. Im Bereich von Finanzen, auch bei dir über Livestream. Das sind Räume der Wunder, die sind offen. Die sind offen. Wir sind offen. Die sind offen. Wir sind, haben am letzten Wochenende haben wir schon einiges gesurft in diesen Räumen. Wieder gesurft, alle zusammen. Aber weißt du, dieses Surfen in den Räumen der Herrlichkeit geht weiter. Es geht weiter. Weißt du, wir entdecken immer Neues in den Räumen der Herrlichkeit des Vaters. Da ist noch so viel mehr. Da ist noch so viel mehr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, Jesus. Oh, ich sehe, wie jemand ein Wunder empfängt in Bezug auf, das ist witzig, das habe ich noch nie gesehen, wie ein Wunder empfängt und zwar in Bezug auf seine Handyrechnung. In Bezug auf die Handygebühren. Ich weiß nicht genau, wie das Wunder aussieht, aber da ist ein Wunder für deine Handyrechnung und für deine Handygebühren. Halleluja, empfang es einfach. Vielleicht weißt du noch gar nicht, dass es für dich ist, aber du streckst dich einfach aus und du wirst feststellen in den nächsten Tagen, wie es plopp macht und plötzlich siehst du es. Und du sagst, wow, das ist ja wirklich ein Wunder. In Jesu Namen, danke Vater, Herr, für diese kreativen Wirksamkeiten, Herr, in deiner Herrlichkeit, Herr. Wir strecken uns aus. Wir strecken uns aus danach. Wir strecken uns aus danach. Halleluja. Halleluja. Oh, ich sehe jemand. Ich glaube, es ist eine Frau. Vielleicht über Livestream, vielleicht live hier vor Ort. Auf jeden Fall ist da wie so Entzündung in deinem Unterleib. Und ich sehe wirklich, wie diese Wunderwirksamkeit aus der Herrlichkeit des Vaters einfach in dein Unterleib hineinfließt, in diesen ganzen Bereich hinein und Heilung fließt. Übernatürliche Wiederherstellung, kreative Wiederherstellung durch die Herrlichkeit des Vaters. Streck dich einfach aus in diese Räume. Wir surfen in den Räumen der Wunderwirksamkeit. Wir surfen in den Räumen der kreativen Wunder. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jesus hat gesagt, ich will, dass ihr da seid, wo ich bin. Weißt du, er ist im Haus des Vaters. Er ist in den Räumen der Herrlichkeit. Und er will, dass wir da sind, wo er ist. Und deswegen in Jesu Namen, lass dich hochnehmen. Lass dich hochnehmen. Oh, Karamando Korabasanda, Karamando Korabanda, da, da, da, da, da. Oh, Rebasanda Karabasundo, do, do, Rebasando, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, ganz spezifisch für einen Lehrer oder eine Lehrerin. Und es ist tatsächlich so, ich weiß nicht, ob es jemand hier live vor Ort ist oder über Livestream, aber ein Lehrer oder eine Lehrerin ist tatsächlich so, dass du gerade jetzt in diesem konkret, entweder heute oder gestern oder einfach wirklich in allerletzter Zeit, wirklich mit so einer Situation in einer Schulklasse zu tun hast, wo du wirklich sagst, oh, was ist das für ein Chaosherd da? Was ist es da? Was ist es da? Wie, fast wie übernatürlich irgendwie, egal was du tust, irgendwie ist da immer Störung drin. Halleluja. Weißt du, Gott möchte göttliche Ordnung da reinbringen. Ist das jemand, betrifft dich das? Halleluja. Okay, komm her. Du bist Lehrerin? Ah ja, stimmt. Du hast mal gesagt, Religionslehrerin, gell? Oh ja, da muss Ordnung rein. Amen. Das ist so, wie ich gesagt habe. Ja, Halleluja. Streck dich aus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr, für deine kostbare Tochter, Herr, die du gesetzt hast, Herr. Herr, im Unterricht als Lehrerin, Herr, für diese Schüler, Herr. Und in dem Namen von Jesus danken wir dir, Herr, dass sie jetzt einfach aus deiner Herrlichkeit diese übernatürliche Wirksamkeit empfängt, Herr. Herr, sie macht es ihre, Herr, was sie kann, Herr, aber du tust das, was sie nicht kann. In Jesu Namen, Herr. Und du befähigst sie, Herr, mit übernatürlicher Kraft, Herr. Herr, mit dieser Situation umzugehen, Herr. Danke, Vater. Nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch deinen Geist, Herr. Herr, was beim Menschen unmöglich ist, ist möglich bei dir. Danke, Herr, dass von heute an, Herr, wirklich deine ordnenden Engel bei ihr sind, Herr. Wow, und dass sie sehen wird, wie Schritt für Schritt hier und da und da und dort und in dieser Ecke und da, dass Ordnung einkehrt und dass sie wirklich gezielt geführt ist, Herr. Ohne, dass sie viel machen muss, Herr, wirklich im Natürlichen, Herr, wird Ordnung einkehren in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, streck dich aus. Wir surfen in den Räumen der Herrlichkeit. Oh, wir surfen in den Räumen der Herrlichkeit. Korabasando, korabasanda, kararabasia, da, da, da, da, da, da, da. Oh, rabasia, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Oh, rabasia, kararamando, do, do, do, shakaranamando, do, do, do, no. Ea, da, da, da, do, do, no, no, do, do, do. Ea, da, da, mando, rabasanda, da, da, da, da, da, da, da. Oh, komm, wenn du ein Wunder brauchst in deinem persönlichen Leben, dann gerade jetzt streck dich einfach aus. Ich selber ist ein Download. Ist ein Download von Wunder. Halleluja. Halleluja. Wenn du kein Wunder brauchst in deinem persönlichen Leben, dann streck dich trotzdem aus, weil dann empfängst du Wunder für andere. Halleluja. Auch wenn du für dich empfängst, kannst du auch gleichzeitig für andere empfangen. Es ist immer beides. Wir empfangen für uns selber, aber wir empfangen auch für andere. Wir werden zum Kanal für andere. Danke, Vater, Herr. Herr, für all die Wunder, Herr, die im Raum des Geistes, im Raum der Herrlichkeit vorbereitet sind, Herr. Für deine Söhne und Töchter, Herr. Kreative Wunder, Herr. Und wir danken dir, Herr, für die Engel Gottes, Herr, die wirklich freigesetzt sind, zu unseren Gunsten, in den Räumen der Herrlichkeit, freigesetzt, Herr, als dienstbare Geister, zum Dienst an denen, die das Heil erben, Herr. Wir danken dir, Herr, dass Engel der kreativen Wunder, Herr, Herr, mit jedem Einzelnen von uns gehen, im Leben von jedem Einzelnen wirken, Herr, im körperlichen Bereich, Herr, im beruflichen, Herr, im finanziellen, im beziehungsmäßigen, Herr, in jedem Bereich unseres Lebens, Herr, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hast du denen bereitet, die dich lieben. Halleluja. Oh, ich sehe eine übernatürliche Computerreparatur. Nur jemand braucht eine übernatürliche Computerreparatur. Wenn dich das betrifft, streck dich einfach gerade jetzt aus. Wenn du hier im Raum bist, aber auch wenn du über Livestream zuschaust, streck dich einfach gerade jetzt aus. Das sind übernatürliche Reparaturwunder. Das sind Engel. Reparaturengel. Weißt du, Engel sind von Gott geführt und die wissen alles. Die kennen deinen Computer besser als der Hersteller. Halleluja. Die wissen, was Sache ist. Die wissen, was Sache ist. Auch andere Geräte. Die sehen Kopiergeräte auch. Das ist interessant. Heute scheint, es ist wirklich eine kreative Salbung da. Halleluja. Kopiergerät wird repariert übernatürlich. Schreib uns einfach eine E-Mail. Ganz schnell, wenn du sagst, ja, das ist für mich. Ich nehme das. Schreib uns einfach gerade jetzt eine E-Mail. wunder@glorylife.de. Ich kann es gleich sehen. Direkt. Halleluja. Schreib einfach eine E-Mail, wenn du sagst, ja, ich nehme das. Das ist ein übernatürliches Reparaturwunder für einen Kopierer. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Computer, hatte ich schon gesagt. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine kreativen Wunder. Halleluja. Danke, Jesus. Ich sehe eine Metallschiene, die irgendwie so im Bereich einfach einfach da oberhalb oder unterhalb vom Knie oder sogar über beides rum, haben wir eine Metallschiene, die gelegt ist. In Jesu Namen, danke Vater, da wo das deine Bewegung einschränkt, da streck dich einfach gerade jetzt aus in diesem Raum und empfang sein kreatives Wunder. Danke für deine Engel, Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass auf, leg einfach mal ganz schnell jemand in deiner Nähe noch die Hand auf und leg ihm einfach die Hand auf die Schulter und setz wirklich diese Wunderkraft frei, weil es fließt auch durcheinander. Halleluja. Einfach leg einfach kurz die Hand auf, sag einfach, ich setze die kreative Wunderkraft Gottes frei. Danke, Herr, für deine Engel, Herr. Wow, danke für Freisetzung, Herr. Danke für Kraft, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für übernatürliche Wirksamkeiten, die gerade jetzt, Herr, für die Heiligen freigesetzt werden in unserer Mitte, Herr. In dem Namen von Jesus, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Und dann als zweites setz einfach frei und sag so, und du bist ein Wunderträger. Und ich setze wirklich Wunder frei auch für Menschen um dich herum, wo immer du hinkommst. Ich setze dich frei als ein Träger von Zeichen und Wundern, wo immer du hinkommst, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Ein Träger von Zeichen und Wundern. Ein Träger der Herrlichkeit Gottes. Ein Übernatürlicher. Einer, dem diese Zeichen folgen. Sag mal zu deinem Freund neben dir. Diese Zeichen werden dir folgen. Oh! Halleluja! Halleluja! Danke, Jesus. Halleluja. Wir danken dir, Herr, für die Engel Gottes. Oh, kannst du sie ihre Flügel schlagen hören? Oh. Danke, Heiliger Geist. Danke für den Flügelschlag der Engel, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir sind im Raum des Geistes. Wir sind im Raum des Übernatürlichen, Herr. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Oh. Halleluja, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Drück einfach noch mal jemand neben dir und um dich herum und sag einfach, ich liebe dich mit der Liebe des Herrn. Halleluja. Halleluja. Also das ist deine Familie. Halleluja. Auch wenn du über Livestream zuschaust, wenn du jemanden in der Nähe hast, drück einfach jemanden. Sag einfach, ich liebe dich in der Liebe des Herrn. Und wenn ihr euch jetzt auf den Platz setzt, dann macht euch bewusst, jeder von uns geht nicht alleine, sondern jeder hat mindestens 2, 3 Engel an seiner Seite. Halleluja, die ihn begleiten. Halleluja. Also, lass dich begleiten von dieser himmlischen Begleitung. Von diesen himmlischen Engeln. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja. Preis den Herrn, ihr Lieben. Wir wollen heute Abend mit dem prophetischen Dienst weitermachen. Und wir werden heute Abend direkt auch zur ersten Aktivierung kommen im Rahmen dieses Themas. Also schnall dich fest. Halleluja, mach dich bereit. Gott möchte dich gebrauchen. Gott möchte dich zu seinem Kanal machen. Halleluja. Ich möchte einfach nochmal ganz kurz ein paar Dinge nochmal vom letzten Mal kurz aufgreifen. Wir haben das letzte Mal gesehen, wir sind nicht in erster Linie durch Äußeres geleitet grundsätzlich. Ja. Wir sind auch nicht durch Propheten geleitet in erster Linie, anders als im Alten Bund, sondern wir sind in erster Linie durch den inneren Menschen, also durch unseren Geist geleitet. Ja. Und dieser Geist ist in Einheit mit dem Heiligen Geist, weil er lebendig gemacht worden ist für Gott in der Wiedergeburt. Ja, dein Geist wurde lebendig für Gott und damit kann der Heilige Geist in ihm wohnen und kann der Heilige Geist in ihm leben und ist der Heilige Geist in ihm lebendig und deswegen kannst du vom inneren Zeugnis geleitet werden, im Gegensatz zu den Menschen des Alten Bundes, die geistlich tot waren. Sag mal, ich bin geistlich lebendig. Dieses innere Zeugnis, so nennen wir es, dieses innere Zeugnis, ja, gemäß Römer 8, Vers 16, wo es heißt, der Geist selbst gibt unserem Geist Zeugnis. Ja. Dieses innere Zeugnis hat nichts zu tun mit unserem Gefühl, im Natürlichen hat auch nichts zu tun mit unserem Verstand, sondern ist eine tiefe innere Gewissheit des Geistes. Und dieses Zeugnis kann sich natürlich einstellen, begleitet von zum Beispiel prophetischen Eindrücken, von Worten, die du selber empfängst oder auch die dir von außen gegeben werden. Es kann sich einstellen durch ein Bild oder eine Vision oder einen Traum. Unter anderem, ich würde nie einfach wichtige Entscheidungen nur auf ein Bild oder einen Traum oder auch eine Bibelstelle oder irgendwas aufbauen, sondern es muss immer durch 2 oder 3er Zeugen Mund wird jede Sache bestätigt, also möglichst 2 oder 3er unterschiedliche Zeugen, Inneres, Äußeres, verschiedene Arten von Zeugnissen. Ja, aber dann kann einfach Gott auch diese Dinge benutzen, ja, um einfach dieses innere Empfinden in dir hervorzubringen. Dieses innere Zeugnis, was letztendlich ein Zeugnis ist, ich nenne es so, wirklich so ein tiefes Rundsein, ja, ein tiefer Frieden. Ja, Kolosser 3, Vers 16 heißt es, der Friede Gottes und Philipper 4, Vers 7 sagt, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, ja, also höher ist als alle Gedanken. Dieser Friede soll der Schiedsrichter sein. Das ist das innere Zeugnis. Und um dieses innere Zeugnis einfach mehr und mehr, besser und besser zu unterscheiden und wahrzunehmen, ist es einfach wichtig, generell deinen inneren Menschen hervorzubringen. Es ist generell von entscheidender Bedeutung zu lernen, durch den Geist zu leben und nicht durch irgendwas anderes. Und da komme ich jetzt gleich noch ein bisschen drauf. Ja. Aber es ist wichtig, dass wir durch den Geist leben. Und wir haben das letzte Mal schon gesehen, dafür ist dir das Wort Gottes gegeben als grundlegende Unterscheidung. Alles, was dem Wort Gottes widerspricht, kannst du getrost kicken, egal wie viel Frieden du dabei meinst zu haben. Ja, das ist nicht Gott. Ein weiterer Ding der Unterscheidung oder wie du einfach hineinkommst in diese Entwicklung des geistlichen Menschen ist deine persönliche Gemeinschaft mit Gott, ja, wo du einfach Umgang hast mit Gott. Das ist ja ganz einfach. Wenn du mit jemandem Umgang hast, dann lernst du seine Gefühle und seine Denkweise kennen. Das ist wie wenn du einen Freund hast oder einen Ehepartner oder einfach einen anderen Menschen hast. Je mehr du ihn kennenlernst, umso mehr weißt du, wie er tickt. Und das passiert durch Umgang. Du kennst nicht jemanden einfach deswegen, weil du ein Bild in Instagram gesehen hast. Den kennst du noch gar nicht. Ja? Ich bin manchmal total überrascht, wenn ich irgendein Bild von irgendjemand irgendwo sehe und nachher treffe ich ihn live. Dann denke ich, was, das ist dieselbe Person. Ja, weil wenn du jemanden live triffst, ist es einfach immer noch mal völlig anders, wie wenn du einfach ein Bild siehst. Ja, du stellst dir oft Leute, hast du vielleicht auch schon mal festgestellt, du siehst ein Bild von jemandem, du stellst dir die Person völlig anders vor, als sie nachher in der Realität ist, wenn du sie triffst. Oder? Ist schon mal jemand so gegangen? Ja. Es hat mit dem Umgang zu tun. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Umgang mit Gott haben, Gemeinschaft mit Gott, um seine Wege, seine Denkweisen, sein Wesen kennenzulernen. Ja. Eine andere Sache, die ich genannt habe das letzte Mal, auch um deinen geistlichen Menschen aufzubauen. Paulus sagt es, wer in Sprachen redet, der erbaut sich selbst. Ja, Joshua hat am Sonntag darüber gesprochen, reden in Sprachen. Wie wichtig das ist, einfach auch um unseren geistlichen Menschen hervorzubringen. Und dann, darüber habe ich letzten Samstag gesprochen, dann ist auch ganz, ganz entscheidend, wirklich dieses, für das Hervorbringen des inneren Menschen, ist wirklich zu lernen, jeden Gedanken unter den Gehorsam gegen Christus zu bringen, jedes Gefühl unter den Gehorsam gegen Christus zu bringen und deinen seelischen Menschen völlig runterzufahren und zur Ruhe zu kommen. Ja, Hebräer 4 heißt es so, ist noch eine Sabbatruhe übrig für das Volk Gottes. Also wirklich herunterzufahren und so dem Geist die Oberhand zu geben. Und ich habe letzten Samstag, habe ich schon gesagt, auf unserer Glory Life Schul Homepage, ich weiß nicht, ist es schon drauf? Ja, super. Gibt's für alle zum Runterladen, gibt's also ein Paper von mir, das ich mal schon vor einigen Jahren gemacht habe. Und du findest auch die Punkte im Grunde genommen, im Wesentlichen findest du auch in meinem zweiten Buch, Söhne der Herrlichkeit, wo die Überschrift heißt, persönliches Geistbuilding. Ja, also wie baue ich täglich mein geistliches Leben? Was kannst du tun, in Anführungszeichen, es geht vor allen Dingen darum, nichts zu tun, das wirst du dann merken, wenn du dir die Schritte anschaust, ja, aber was kannst du, wie kannst du investieren in dein geistliches Wachstum, in dein Hervorbringen des inneren Menschen? Also ich empfehle dir, wenn du Glory Life Schüler bist, hol dir unbedingt dieses Sheet, diese Hinweise, diese Punkte zum Thema persönliches Geistbuilding. Und dann ein weiterer Punkt, den ich noch gesagt habe, der oft unterschätzt wird, was geistliche Unterscheidung angeht und das wirklich Wahrnehmen des inneren Zeugnisses ist, eingefügtes Leben in den Leib Christi. Ja. Nur der Heilige Geist und ich. Ja. Nein, du bist ein Teil des Leibes Christi. Amen. Es war interessant, am Montag hatten wir Leiter Gebetstreffen hier bei uns im Glory Life Zentrum von wirklich Schlüsselleitern, einfach aus ganz Baden-Württemberg eigentlich, ja. Und da hatten wir es auch davon, wie können wir uns einfach darin entwickeln, im Geist zu leben und so weiter. Und dann habe ich so gesagt, ja, wenn ich von jemand höre, dass er mir sagt, ja, ich höre nur auf den Heiligen Geist. Und als ich das nur gesagt habe, haben schon die anderen leider gesagt, das kannten sie alle, ja, das kannten sie alle. Heißt so viel wie, okay, ich bin ein lonesome rider, ja, und ich höre auf niemand, nur auf das, was ich glaube, ja, und ich bin nicht wirklich eingefügt in den Leib Christi, sondern ich bin ein einsamer Kämpfer, der glaubt, so den Heiligen Geist zu hören, aber das ist ein Irrtum, ja. Der Heilige Geist redet immer auch in Gemeinschaft. Schau, selbst Paulus, der große, gewaltige Apostel, ja, ist nicht in den apostolischen Dienst gegangen, ist nicht einfach losgereist nach Kleinasien oder nach Griechenland, einfach so aus eigener Machtvollkommenheit, sondern, wie war's? Sie haben gebetet in Antiochia, Apostelgeschichte 13 kannst du es nachlesen, sie haben den Herrn gepriesen, sie haben den Herrn gedient und dann heißt es, und der Heilige Geist redete zu ihnen, zur ganzen Gemeinde, ja, zur Leiterschaft der Gemeinde redete er, sondert mir nun aus, Paulus und Barnabas, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Ja? Und dann sind sie gegangen. Und davor, ich meine, es ging ziemlich lang. Paulus hatte ja seine apostolische Berufung schon 14 Jahre vorher bekommen. Also der hätte sagen können, ich habe eine gewaltige Berufung von Gott. Immerhin hat mich der Heilige Geist vom Pferd geholt. Ja? Also da ist eine Salbung und der Hananias hat es prophezeit. Ich werde in die Nationen gehen. Jetzt endlich will ich gehen. Aber weißt du, er war so schlau. So schlau, und das ist Weisheit, das ist nicht nur Schleue im Verstand, sondern das ist Weisheit, geistliche Weisheit. Nichts zu tun, sowas Entscheidendes, bevor nicht der Friede in der Gemeinschaft war. Und dann ist er gegangen und dann war es erfolgreich. Amen. Halleluja. Letztendlich geht es bei all dem Entwickeln des geistlichen Menschen, und da möchte ich heute ein bisschen weitermachen, geht es um das, was in 1. Korinther 2, Vers 12 bis 14 steht. Und das möchte ich einfach mal ein bisschen lesen, genau. Ich lese einfach mal, dann seht ihr gleich, worum es geht. Halleluja. Und diese Punkte eben, die ich das letzte Mal genannt habe, sie gehen letztendlich darum. Ja, weil es heißt hier in 1. Korinther 2, Vers 14 heißt es, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Das heißt, er erkennt es nicht. Ja, er kann es nicht, genau. Das heißt, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Und dann geht es weiter, Vers 16, jetzt kommt der entscheidende Vers. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Antwort, wir aber haben Christi Sinn. Sag mal, ich aber habe Christi Sinn. Mit anderen Worten, das Wort Gottes sagt, dass durch die neue Geburt, dadurch, dass der Heilige Geist in uns lebt, haben wir Anteil bekommen am Sinn von Jesus, am Denksinn von Jesus. Der ist in uns. Im Gegensatz zu den Menschen im Alten Bund, die hatten nicht den Sinn Gottes. Die mussten ständig von Gott von außen wie so ein Ochse ständig wieder auf die Spur gebracht werden. Also wieder Ochse unterm Joch. Wenn sie in die Richtung ausgeschlagen haben, dann bumm, ging es wieder dahin zurück. Dann haben sie in die andere Richtung ausgeschlagen, bumm, wieder. So dass sie immer schön in der Furche blieben. Ja. Und es war, wie du siehst, im Alten Testament gar nicht so einfach für Gott, das Volk Israel nur einigermaßen in der Spur zu halten. Ja, weil sie hatten nicht den Denksinn Gottes. Wir aber, sagt Paulus, haben den Sinn Christi. Das heißt, das ist der Ausgangspunkt. Du hast ihn. Du musst ihn nicht von irgendwo herholen. Er kommt nicht von oben geflogen. Du musst auch nicht beten und sagen, oh Herr, gib mir deinen Sinn. Nein, du hast seinen Sinn. Du musst ihn nur freilassen. Amen. Er kann überlagert werden. Er kann überlagert werden vom natürlichen Menschen. Er kann überlagert werden vom seelischen Menschen. Aber du hast den Sinn Christi. Das griechische Wort für Sinn heißt Nous. Ja. Es ist Denksinn. Ja. Es ist das gleiche Wort wie in Römer 12, Vers 2, wo es heißt, erneuert euren Denksinn. Ja. Das heißt, mit anderen Worten, bringt einfach alles, was ihr denkt, alles, was ihr tut, immer mehr in Einheit mit dem Sinn Christi, der in euch ist. Amen. Das ist genial, ja. 1. Johannes 2, Vers 20 sagt, ihr habt alle die Salbung und ihr habt alle das Wissen. Ganz tief in dir drin hast du das Wissen. Das kann ich dir jetzt zusprechen. Selbst wenn du gerade völlig schief unterwegs bist in deinem Denken, ich sage dir, tief in dir drin weißt du es. Ja, kann sein, du hast es vielleicht so überlagert, du hast es so zugehaut, du hast es, was weiß ich, du hast einfach dir so viel Gedanken drüber gesprochen, dass du es nicht wahrnimmst, aber ich sage dir, du hast es trotzdem. Und das ist das Gute. Amen, weil das ist unser Ausgangspunkt. Du hast den Sinn Christi. Was kennzeichnet die Gedanken, die aus dem Sinn Christi, aus dem geistlichen Sinn, mit anderen Worten, hervorkommen? Und das ist das, was wir leben wollen. Ja? Das ist das, woraus wir leben wollen. Ja? Das ist das, woraus wir auch Menschen prophetisch dienen wollen. Ja? Es geht darum, aus dem Sinn Christi zu leben. Ja? Römer 8, Vers 6 heißt es, die Gesinnung des Fleisches ist tot, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Was willst du hervorbringen in deinem Leben? Leben und Frieden, oder? Also ich will Leben und Frieden hervorbringen, nicht Tod. Ja? Deswegen möchte ich die Gesinnung des Geistes hervorkommen sehen in meinem Leben. Ja, oder Philipper 2, Vers 5, sagt Paulus, ist das gleiche Wort wieder. Habt diese Gesinnung in euch, die in Christus Jesus war. Und dann kommt was ganz Interessantes und das ist schon ein erster Hinweis wirklich auf den Denksinn Christi, weil dann sagt er nämlich, habt diese Gesinnung in euch, die in Christus Jesus war, der es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern der sich selber entäußert hat, sich erniedrigt hat, bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Das heißt, der aus Liebe runtergegangen ist. Der aus Liebe sich drunter gestellt hat. Der Denksinn Christi ist immer ein von Liebe durchdrungener Sinn. Amen. Ist immer ein von Liebe durchdrungener Sinn. Das ist ein wesentliches Unterscheidungskriterium. Wenn jemand zu dir spricht und du spürst in dem, was er spricht, egal was es ist, weißt du, jemand kann dich korrigieren, ja? Das sage ich nicht. Weißt du, das heißt nicht, dass Denksinn Christi bedeutet, dass du immer nur allen Rotz um den Bart schmierst. Du kannst jemanden korrigieren, aber du spürst trotzdem, weißt du, wenn es aus dem Denksinn Christi hervorkommt, dann kommt es aus Liebe hervor. Das kannst du spüren. Es kommt aus Liebe. Was ist Liebe? Liebe ist im göttlichen Sinn ist selbstlos. Geht nicht um jemand selber. Es geht nicht darum, ja, weil ich jetzt will, dass du das oder das machst, deswegen sage ich dir jetzt so und so. Ja, weil das für mich passen würde und oh ja, das passt zu meiner Vision. Ja, ich habe da eine Vision. Ich habe eine Vision, was weiß ich, keine Ahnung, was du für eine Vision hast. Du willst irgendwas, was weiß ich, nehme mal ein Beispiel. Du willst einen Kaffee aufmachen, also du hast eine Vision, dafür brauchst du Mitarbeiter. Und dann sagst du einfach zu ein paar Leuten, die gut aussehen, sagst du, oh, ich kann dich voll sehen. Oder du machst es vielleicht sogar als prophetisches Wort. Oh, ich sehe dich in einem Kaffee stehen, wie auch immer. Ja, weil du einfach eine Vision hast und da passt der einfach so gut rein. Ja? Das ist nicht der Denksinn Christi, was ist das? Das ist der seelische Sinn. Also es gibt unterschiedliche Sinne gemäß der Bibel. Das eine ist der geistliche Sinn, also der Sinn Christi. Und dann gibt es aber zum Beispiel den seelischen Sinn. Ja? Der seelische Sinn, der ist nicht unbedingt, verstehst du, die Motive oder so sind nicht unbedingt negativ. Weißt du, einen Kaffee aufzumachen, für Gott ist ja nicht unbedingt negativ. Ja? Und trotzdem ist es seelisch, jemand zu versuchen, durch ein prophetisches Wort zu manipulieren, dass er die Vision, die du ja vielleicht sogar von Gott hast, dass er dir hilft, diese Vision zu erfüllen. Das ist seelisch, verstehst du? Es ist seelisch, aus deiner gefühlsmäßigen Stimmung heraus irgendetwas zu sagen oder zu tun. Es ist seelisch, aus deiner Abneigung oder Zuneigung heraus etwas zu tun. So nach dem Motto, oh, den mag ich ganz besonders, deswegen, der kriegt jetzt ein super Wort von mir und bei dem habe ich schon immer Probleme gehabt, jetzt habe ich die Chance, jetzt kann ich ihn endlich mal korrigieren, wenn ich was weitergebe. Verstehst du? Jetzt kann ich mir endlich mal die Meinung sagen. Ja, also, verstehst du, das ist seelisch, das ist dann schon ein bisschen negativ angehaucht. Ja. Es gibt durchaus positive Motive, es kann auch sein, weiß ich, ich will unbedingt, dass der geheilt wird. Also prophezei ich, was es kann, was hast du, was kannst du, dass er geheilt wird, weil ich es unbedingt will. Aber auch das ist noch nicht der Sinn Christi. Was du unbedingt willst, ist nicht der Sinn Christi, sondern ist dein seelischer Sinn. Amen. Das heißt, du musst frei sein von dem, was du unbedingt willst. Du musst aber auch frei sein von dem, was du unbedingt nicht willst. Weil das, was du unbedingt nicht willst, ist auch dein seelischer Sinn. Ja, dein Motiv kann Angst sein. Dein Motiv kann Abneigung sein, Ablehnung, was auch immer. Verstehst du, kann einfach irgendwas Negatives sein. Das kann durchsetzt sein. Deine Seele kann durchsetzt sein von solchen Motiven an bestimmten Punkten. Manchmal ohne, dass wir es merken. Deswegen sind wir in so einer Schule, ja, wo das mehr und mehr hervorgebracht wird, wo der Geist hervorgebracht wird, wo wir wirklich uns dem verschrieben haben. Ja, wir haben den Sinn Christi und wir wollen auch aus diesem Sinn Christi heraus leben und eben nicht aus unserem seelischen Sinn. Amen. Halleluja. Es gibt übrigens neben dem seelischen Sinn gibt es auch den natürlichen Sinn noch. Der ist vollkommen neutral. Ja? Also zum Beispiel das, was du weißt. Ja? Einfach was du weißt in deinem Verstand. Oder deine Lehrmeinung, die du hast. Zum Beispiel. Ja? Es gibt manche Leute, die prophezeien andere ihre Lehrmeinung. Ja? Weiß nicht, ist mir schon manchmal aufgefallen. Ja? Da, Leute haben sich beschäftigt mit bestimmten Lehren und dann, wenn sie dann anfangen zu prophezeien, dann kommt einfach total, dann merkst du den missionarischen Eifer, ihre Lehrmeinung unter das Volk zu bringen. Ja? Und es wird dann als prophetisches Wort verkleidet. Aber das ist nicht unbedingt negativ, verstehst du, weil deine Lehrmeinung kann ja gut sein, kann ja richtig sogar sein. Und trotzdem ist es ein natürlicher Sinn, aus dem heraus du dann wirksam wirst. Es ist nicht der übernatürliche Sinn Christi, weil der Sinn Christi ist immer übernatürlich. Amen. Das, was du weißt, ja, wenn ich jetzt, was weiß ich, ich meine, Astrid kenne ich relativ gut, ja, wenn ich jetzt einfach irgendwas sage, was ich vom Natürlichen her weiß, dann ist es ja nicht irgendwie der Sinn Christi, sondern es ist mein natürlicher Sinn, das ist neutral, das ist eine Information, ja. Und deswegen einfach, es ist wichtig, auch zu unterscheiden, der natürliche Sinn ist gut, weil du brauchst ihn, um natürliche Dinge zu verrichten und natürliche Dinge zu tun. Aber wenn es darum geht, aus dem Geist heraus etwas zu tun, aus dem Geist heraus ein Wort an jemand anders weiterzugeben, wie wir es heute Abend tun werden, ein Wort der Erkenntnis oder ein Wort der Weisheit oder ein prophetisches Wort oder wenn du Menschen dienst beim Predigen oder beim Lehren oder was auch immer, dann ist wichtig, dass du auf der Ebene des geistlichen Sinns unterwegs bist, nicht auf der Ebene des natürlichen Sinns, wo du was wahrnimmst. Also es ist auch keine Kunst, wahrzunehmen, dass irgendjemand schlecht drauf ist. Verstehst? Und da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Du nimmst im Natürlichen wahr, dass jemand schlecht drauf ist. Die bessere Möglichkeit ist die, dass du einfach versuchst, mit deinem prophetischen Wort ihn aufzubauen. Ja? Das ist nicht verkehrt und trotzdem kann es total menschlich sein. Halt, ja? Weil du einfach sagst, komm jetzt, hab dich nicht so oder was auch immer. Keine Ahnung. Hey, oder ja, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Ich sehe es ganz klar. Ja, okay, ja, stimmt, das hat er wirklich gebraucht, so wie er aussieht. Ja? Verstehst? Das ist noch nicht unbedingt übernatürlich. Das ist einfach der natürliche Sinn. Du nimmst es wahr. Schlechter wird es dann, wenn du siehst, jemand ist schlecht drauf und dann fängst du an zu prophezeien irgendwie, was er anders machen soll oder einfach nur, weil du siehst, dass er schlecht drauf ist oder du fängst an, ihm vielleicht zuzusprechen, oh, du bist schlecht drauf, ich sehe das, du bist schlecht drauf. Hast du schon gesehen, hast du schon mal erlebt, Christen, die auf dich zukommen und sagen, ich sehe genau, du bist schlecht drauf. Und sag ihnen, wenn es wirklich so ist, dann sag ihnen, hey, es ist keine Kunst, es zu sehen, hast du mir nicht noch mehr zu sagen vielleicht? Verstehst? Ja, weil, weißt du, irgendwas zu wissen ist keine Kunst. Manche Sachen sieht man einfach. Ja? Verstehst? Ja. Es gibt auch ein natürliches Unterscheidungsvermögen. Ja? Also Leute in der Welt haben auch ein enormes natürliches Unterscheidungsvermögen. Die sehen Leuten irgendwas an. Die sagen, ja, sind sie vielleicht das und das? Und dann denkst du, wow, woher weiß er das? Ja? Das sind bei mir, sagen sie ganz selten, dass ich Pastor bin. Das ist witzig. Immer wenn sie erfahren, dass ich Pastor bin, dann staunen sie immer. Ich weiß auch nicht, warum. Ich sehe irgendwie nicht wie ein Pastor aus. Da brauchen sie dann schon den Sinn Christi, um das zu unterscheiden. Also, der Sinn Christi ist nicht der natürliche Sinn, der an sich nicht schlecht ist, aber einfach für was anderes gebraucht wird. Der Sinn Christi ist auch nicht irgendeine seelische Haltung, positiv, ein Gefühlszustand, auch nicht Erfahrungen, die du gemacht hast oder das, wo du gerade drin lebst oder irgend sowas. Und noch viel weniger ist natürlich der Sinn Christi das unerlöste Fleisch. Ja? Also, wenn zum Beispiel dann solche Dinge reinkommen wie, okay, also das war eigentlich schon ein ganz gutes Beispiel, was ich hatte mit dem Kaffee, ja, weil das ist ja schon Manipulation, ja, wenn ich einfach versuche, Leute in meine Vision da reinzuziehen, über ein prophetisches Wort, ist schon Manipulation. Es kann aber auch noch heftiger werden und dann wird es dann schon fast dämonisch inspiriert. Der Übergang übrigens zwischen seelischem Sinn und dämonischer Inspiration ist teilweise fließend. Ja. Wenn du dauerhaft seelisch unterwegs bist, dann ist die Gefahr, dass du irgendwann mal Dämonen mit dazu einlädst, relativ groß und dann wird es richtig übel, weil da hast du dann die Auswirkungen, das hatten wir auch schon, dass dann Leute rumgegangen sind und haben sogenannte prophetische Eindrücke über Leuten weitergegeben und danach waren die Leute 3 Tage am Boden zerstört. Ja, und haben keinen Ausweg mehr gesehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir sie freigesetzt haben und das, was ausgesprochen wurde und der Geist, der dabei rüberkam, zerbrochen haben. Das ist dann dämonisch. Ja. Das ist dann richtig dämonisch, weil das ist dann tatsächlich verbunden mit übernatürlicher Kraft. Das heißt, Leute nehmen aus einer dämonischen, übernatürlichen Kraft tatsächlich etwas richtig wahr und deswegen haut es die Leute so runter, weil was Wahres irgendwie dran ist, ja, weil sie irgendwas wissen, was sie eigentlich im Natürlichen nicht wissen können, aber der Geist dahinter ist total niedermachend, verdammend. Das ist dann der Sinn des Teufels. Ja. Und Leute können sagen, ja, aber das konnte sie ja nicht wissen oder das konnte er ja nicht wissen. Ja. Aber weißt du, wenn das Ergebnis vernichtend ist, dann ist nicht der Geist Gottes. Amen. Weil Gott vernichtet dich nie. Gott richtet dich immer auf. Amen. Gott hat immer gute Gedanken über dich. Daran ändert sich nichts. Selbst wenn er dich mal korrigieren muss, ändert sich nichts dran. Ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch habe. Also mit anderen Worten, ich kenne ja meinen Sinn, sagt Gott. Gedanken zum Frieden und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Das heißt, wenn du an Menschen die Gedanken Gottes weitergeben möchtest, und nichts anderes ist ja eigentlich das Prophetische, sei nichts anderes als Gedanken Gottes an andere Menschen weiterzugeben. Und wenn du das möchtest, dann ist es wichtig, dass du in dieser Grundhaltung der Liebe, der Auferbauung, des Friedens, auch des im reinen Seins mit dir selbst, des Freiseins von irgendwelchen seelischen Einflüsterungen oder gar dämonischen Inspirationen, es ist wichtig, dass du darin unterwegs bist. Amen. Halleluja. Wenn du nicht im Amt des Propheten bist, dann kannst du davon ausgehen, dass es in allererster Linie deine Aufgabe ist, wenn du prophetische Worte weitergibst, Menschen aufzuerbauen, zu ermutigen und zu ermuntern. Ja? Nicht sie zu korrigieren. Ja, auch nicht sie bloßzustellen. Oh, ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe, da ist noch ein Geist in deinem Leben. Das ist das absolut Teufelste, was du machen kannst. Ja. Ich sehe, da ist noch ein Geist in deinem Leben. Und sagt, oh ja, welcher? Ja, das ist der Geist der Isabel. Okay, das hört sich heftig an. Ja gut, was kann ich jetzt machen? Ja, weiß ich auch nicht, musst du gucken. Ne? Ja, ich kann dir da nicht helfen, das ist eine Nummer zu groß für mich. Aber ich sehe da diesen dicken, fetten Geist über dir. Und dann laufen Leute rum, unter Umständen monatelang, vielleicht jahrelang, wenn sie Pech haben, immer mit diesem Gedanken und immer auf der Suche nach irgendjemand, der sie von diesem Geist befreit. Nur weil irgendjemand pseudoprophetisch das über ihn ausgesprochen hat. Ja, das ist dann schon dämonisch. Der Sinn Christi wird immer von den Früchten des Geistes beherrscht. Freude, Liebe, Frieden, Geduld, Freundlichkeit. Weißt du, Propheten, die so auftreten, und sagen, ich bin im Geist des Elia unterwegs und ich schlachte die Propheten des Baal. Also hüte dich davor. Wir leben nicht mehr im alten Bund. Propheten im neuen Bund, die sich zu sehr mit Elia identifizieren, gehen irgendwann in die Irre. Amen, du bist nicht der wiedergekommene Elia. Und du bist auch nicht, das ist auch nicht mehr derselbe Geist, verstehst du? Dasselbe Grundgeist wie im alten Bund. Amen. Ja, also wenn du im Prophetischen wachsen willst, weißt du, es ist gut, die Propheten zu lesen, absolut, Jesaja, Jeremia und so weiter. Aber mach dir immer dabei bewusst, wir leben im neuen Bund. Das kannst du nicht eins zu eins nehmen. Ja, du kannst jetzt nicht plötzlich werden wie Hosea und eine Hure zur Frau nehmen oder so. Ja. Als prophetisches Zeichen oder so. Ja. Das, oder du musst auch nicht irgendwelche Sachen machen wie der Hesekiel. Wie war es da? Der hat doch da mit Kuhfladen da zu tun gehabt und so. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ging, aber es war ziemlich deftig. Ja, das ist der alte Bund, verstehst du? Das war im alten Bund. Und ich meine, ich bin so dankbar, dass ich kein Prophet im alten Bund war. Die hatten es echt nicht leicht. Das waren echt die Ärmsten der Armen, wirklich. Also Jeremia, ich meine, der weinende Prophet, der hat so oft mit seiner Berufung gehadert, das glaubst du gar nicht. Aber ich kann es verstehen. Ja? Ich meine, er war der Einzige. Keiner hat ihn verstanden. Alle haben ihn abgelehnt. Sie haben ihn in die Zisterne geworfen, weil er prophezeit hat. Am Ende, als dann eingetroffen ist, was er prophezeit hat, nämlich, dass sie in Gefangenschaft gehen würden, dann haben sie ihn auch noch mitgenommen in die Gefangenschaft. Ja? Also ich meine, das war wirklich ein armer Kerl, wirklich. Aber er hat Gott geliebt. Und das kannst du von ihm nehmen. Ja, er war Gott hingegeben. Ja. Und er hat geweint für das Volk. Er hat Fürbitte getan für das Volk. Das kannst du nehmen vom Propheten Jeremia. Aber nicht eins zu eins sein Leben. Das wird sich nicht wiederholen im neuen Bund. Ja. Das war eine spezielle Sache zu einer speziellen Zeit. So, also auf der Ebene des Sinnes Christi, der Sinn des neuen Bundes ist, ja, und damit der Sinn der Früchte des Geistes, auf dieser Ebene fließen die echten geistlichen Gaben. Und das ist das, was wir wollen. Amen. Also es gibt Gaben und es gibt den Sinn. Manche Leute haben die Gaben, aber sie haben noch nicht gelernt, im Sinn unterwegs zu sein. Und dann können die Gaben manchmal komisch werden, ja, oder sogar zerstörerisch. Andere wieder konzentrieren sich nur darauf, den Sinn hervorzubringen, aber sie aktivieren nie die Gaben. Ist auch schade drum, weil die Gaben haben Wirksamkeit. Die Gaben können ja etwas bewirken. Ich meine, wie viele von euch haben schon mal erlebt, dass jemand einfach, vielleicht war es nur ein kleines Wort, aber einfach ein Wort der Ermutigung, ein Gedanken von Gott einfach über dich hatte, dir weitergegeben hat und dich hat es wirklich, im einen Moment warst du so unten und im nächsten Moment warst du ganz oben. Wie viele von euch haben das schon erlebt? Ja, guck, praktisch alle, die hier sind. Ja? Das heißt, daran sieht man ja, wie powerful das ist, ja, wie powerful der prophetische Dienst ist und was er wirklich im Leben von Menschen auslösen kann und verändern kann. Und deswegen sollten wir auch nicht aus Angst vor Fehlern ihn nicht aktivieren. Ja. Und da wollen wir heute ein Stück weit beginnen reinzugehen. Ich möchte gar keine Riesensache machen. Ich möchte jetzt nicht gleich damit beginnen, dass ich sage, so und jetzt einfach jeder weissagt 5 Minuten über seinen Nachbarn. Damit wollen wir nicht anfangen, ja? Sondern heute wollen wir... So neulich war ich in der Veranstaltung und da war ein Prophet und der fing an zu prophezeien und er prophezeite durch ganz Europa durch, wirklich, ja, wirklich buchstäblich ganz Europa. Irgendwann war eine halbe Stunde rum, der prophezeite immer noch von vorne, die Leute haben sich längst hingesetzt, der prophezeite, hatte die Augen geschlossen, prophezeite, der Leiter stand schon auf der anderen Seite und schaute so auf den Propheten, der Prophet hatte die Augen geschlossen, prophezeite. Ja, es gibt so. So, weißt du, so Gefäße, die kannst du gar nicht mehr stoppen. Aber damit wollen wir heute jetzt nicht beginnen, okay? Preis den Herrn. Sondern ich will euch heute ganz einfach aktivieren darin, einen Gedanken aus dem Sinn Christi, also einen Gedanken Gottes für jemand anders zu empfangen und den weiterzugeben. Einen Gedanken, weil du hast den Sinn Christi. Einen Gedanken aus dem Sinn Christi einer Person, um dich herum weiterzugeben. Wie kann ich sagen, ich aktiviere das in euch? Manche stellen ja in Frage, dass man überhaupt prophetische Gaben aktivieren kann. Die sagen, ja, im Wort Gottes steht, der Geist teilt zu, so wie er will. Also wir sitzen einfach da. Okay, ich habe nichts empfangen. Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich weiß nichts. Der Geist hat mir nichts gegeben. Und sie sagen, ja, das kann man nicht aktivieren. Prophetische Gaben kann man nicht aktivieren. Schau, ich kann dem ganz einfach entgegenhalten. Jede geistliche Gabe, die Gott im neuen Bund gegeben hat, kannst du nicht nur aktivieren, sondern du musst sie sogar aktivieren. Ich frage dich einfach, wie wurdest du errettet? Wie kamst du in die Gewissheit, errettet zu werden? Wie war das? Jemand hat dir gesagt, wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und mit deinem Mund bekennst, dass er dein Herr ist, dann wirst du errettet. Und hast du gesagt, ja, das will ich. So grob ungefähr. Das ist bei jedem ist ein bisschen anders abgelaufen. Aber so grob ungefähr. Das ist das, was wir jeden Sonntag hier erleben, wenn Menschen nach vorne kommen und einfach sich für Jesus entscheiden. Ja? Sie sagen, ja, das will ich. Und was tun wir dann? Dann sagen wir, genau, auf der Basis des Wortes Gottes, lass uns gemeinsam ein Bekenntnis sprechen. Und dann sagen wir, Herr Jesus, komm du in mein Herz, komm du in mein Leben, weil Johannes 1, Vers 12 sagt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Und dann sprechen sie es mit ihrem Mund aus und wenn sie es ausgesprochen haben, dann aktivieren wir in ihnen das ewige Leben, indem wir ihnen die Hand auflegen und ihnen zusprechen und sagen, so in Jesu Namen, du hast ewiges Leben aufgrund deines Bekenntnisses. Amen. Das heißt, es wird aktiviert, das ewige Leben wird aktiviert, die Gabe des ewigen Lebens wird aktiviert. Genauso die Gabe der Sprachenrede, davon hatten wir es am Sonntag. Es wird aktiviert. Manche sagen, ja, Sprachenrede kann man nicht aktivieren, es muss über mich kommen. Und dann warten manche lange, bis es über sie kommt. Also ich habe festgestellt, jeder, für den ich bisher gebetet habe, für das Empfangen der Sprachenrede, hat, nachdem ich für ihn gebetet hatte, begonnen, in Sprachen zu reden. Warum? Weil ich daran glaube, was Lukas 11 sagt, wenn wir den Vater um den Heiligen Geist bitten, dann gibt er uns nicht einen Stein, sondern er gibt uns ein Brot, ja, er gibt uns den Heiligen Geist. Und wenn wir ihn bitten, um die Fähigkeit in Sprachen zu reden, dann gibt er uns nichts anderes. Was wir aber tun müssen ist, und so leite ich die Leute an, um in das Sprachengebet hineinzukommen, wir müssen unseren Mund öffnen. Ganz einfach, wenn du deinen Mund nicht öffnest, dann wirst du nie rausfinden, dass du in Sprachen redest. Du musst ihn einfach irgendwann öffnen und sagen, okay, ich glaube dem Wort, ich habe es empfangen. Herr, hier ist mein Sprachzentrum, übernimm die Kontrolle. Amen. Das heißt, du kannst es aktivieren. Und genau das Gleiche ist bei prophetischen Gaben. Du kannst prophetische Gaben aktivieren, indem du sagst, okay, jetzt ein Gedanke Gottes. Für den Wolfgang zum Beispiel. Ich halte Ausschau, ich sehe, ich höre, ich empfinde und dann gebe ich es weiter. Amen. Und deswegen, ich möchte dich heute wirklich ermutigen, wirklich jeden Einzelnen von euch. 1. Korinther 12, Vers 7 heißt es, jedem von uns ist die Gnadengabe Gottes zum Nutzen gegeben. Also sag auch nie, ja, das Prophezeien, das ist nicht für mich. Ich bin nicht der Prophet, ich bin mehr so der Heiler. Oder ich bin nicht der Prophet, ich bin mehr so der Apostel. Ja. Ja, also Apostel, die nicht auch in prophetischen Gaben irgendwie ein Stück weit fließen, naja, okay. Verstehst? Wir sind alle, ich habe es letzte Mal, glaube ich, gesagt auch schon, wir sind alle ein prophetisches Volk. Das heißt, Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle weissagt. Ja. Jedem ist die Gabe des Geistes gegeben zum Nutzen. Und 2. Petrus 1, Vers 10 heißt es, befleißigt euch, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Das heißt, nutzt das, was ihr empfangen habt und gebt es weiter. Also, was wir jetzt tun werden, wir haben noch ein bisschen Zeit und da werden wir das tun. Was wir jetzt tun werden, wir werden einfach uns verbinden mit dem Thron Gottes, mit dem Sinn Christi und wir werden einen Gedanken vom Thron Gottes empfangen für einen Mitchristen, einen Mitsohn oder eine Mittochter im Leib Christi, die oder der durch diesen Gedanken erfrischt, auferbaut, ermutigt werden soll. Das ist unser Ziel heute. Ja? Also das Korrigieren und Richten und so weiter, das überlassen wir dem Amt. Das machen wir jetzt nicht. So. Sondern wir empfangen einen Gedanken, der auferbaut, der ermutigt, der tröstet vom Thron Gottes für unsere Geschwister. Okay? Es kann sein, dass du, und das werden wir auch im Rahmen dieser Aktivierungen mehr und mehr herausfinden, auch du wirst es mehr und mehr herausfinden, manche sind mehr Fühler, ja? Also sie spüren Dinge im Geist, sie haben einfach eine Wahrnehmung. Wenn du sie fragst, ja, woher weißt du das jetzt, dann sagen sie, ja, ich habe das einfach wahrgenommen. Manchmal vielleicht sogar körperlich, du spürst irgendwie was. Ja? Manchmal gibt es Worte der Erkenntnis, du spürst irgendwie einen Schmerz in irgendeinem Körperteil und dann weißt du, okay, da ist jemand, der hat den Schmerz in diesem Körperteil. Ja? Also manche sind so einfach so Fühler, so Empfinden stärker. Andere sind stärker im Hören, das heißt, sie empfangen wirklich in ihrem Geist, selten hörbar, ja, normalerweise innerlich, empfangen sie ein Reden, ein Wort, einen Satz, ja. Das muss nicht viel sein. Wie gesagt, heute Abend, es geht nicht um lange, lange Vorträge, sondern es geht wirklich um einen Gedanken. Ja? Aber das kann einfach, du kannst es hören. Wieder andere empfangen ein Bild. Ja? Letztendlich ist es einfach alles durch Glauben. Und bei manchen ist es so, es ist vielleicht mal das eine, mal das andere, mal ist es stärker das, mal stärker das. Für manche stellst du mit der Zeit fest, ja, ich bin generell mehr der Seher oder ich bin generell mehr der Hörer oder mehr der Fühler. Es kann sein, ja. Es ist unterschiedlich. Du aktivierst es im Glauben. Wenn es um ein Bild geht, ja, ich weiß nicht, wie von euch erinnern sich noch an die Polaroid-Kameras, die es früher gab? Das ist schon lange her, ich weiß ja. Gen Z hat keine Ahnung von Polaroid-Kameras, aber das war faszinierend. Du hast auf den... Gibt es immer noch? Ah, haben jetzt Renaissance, okay. Aha, gut, weil die so gut sind, ja, Halleluja. Ja, also früher war die Qualität nicht so gut, ehrlich gesagt, aber sie waren dafür schnell. Das ist heute noch nicht gut, okay, alles klar. Gut. Aber jedenfalls, das Gute an der Polaroid-Kamera ist, du drückst einen Knopf und zack, kommt das Bild heraus. Und du drückst den Knopf des Glaubens und zack, ist es da. Amen. Und dann handelst du nach dem Bild und gibst es weiter. Also du schaust in dich hinein, du glaubst zu empfangen, also du glaubst nicht, du glaubst zu empfangen, sondern du streckst dich im Glauben aus zu empfangen, das will ich damit sagen. Ja? Du empfängst im Glauben und dann traust du dich, das Empfangene weiterzugeben. Und da möchte ich euch auch ganz entspannen heute Abend. Wir sind hier in einer Schule, das heißt, niemand erwartet, dass du auftrittst als der vollendete Prophet. Das ist auf der einen Seite entlastend, auf der anderen Seite ist es auch ein Hinweis, vielleicht nicht solche Formulierungen zu gebrauchen, wie so spricht der Herr. Ja. Weil wenn du sagst, so spricht der Herr, dann müssen wir es schon genau nehmen. Also wenn er dann wirklich nicht genau so spricht, wie du sagst, dann haben wir die Steine irgendwo um dich. Dann, nein, okay, das ist der alte Bund. Ja. Nein, also wie gesagt, solche absoluten Formulierungen kannst du weglassen. So spricht der Herr oder der Herr sagt mir oder der Geist hat mir gezeigt oder so irgendwas. Brauchst du gar nicht, weil wenn das Wort von Gott ist, dann tut es eh sein Werk. Egal, ob du es noch besonders verstärkst dadurch, oh, der Geist hat zu mir ganz klar gesprochen. Ja. Nein, das brauchst du nicht, sondern du kannst einfach sagen, ich habe das Empfinden, dass Gott sagt. Ja. Ich spüre einfach oder ich höre Gott sagen oder ich empfinde einfach, dass Gott sagt. Ja? Einfach so auf dieser Ebene, weil dann darfst du Fehler machen. Wichtig ist auch für die, die ein Wort empfangen, und wir werden ja alle ein Wort empfangen, ja? Weil jeder wird eins weitergeben und jeder wird eins empfangen, ein Gedanken. Ja? Und wichtig ist einfach auch da, sei total entspannt, weißt du, sei offen, etwas zu empfangen. Weißt du, Gott kann durch jeden reden, selbst wenn jetzt heute Abend derjenige über dir einen Gedanken weitergibt, der vielleicht gerade erst vor 2 Wochen sich bekehrt hat, kann Gott durch den sprechen. Ist überhaupt kein Problem, egal ob der 30, 50 oder 100 Jahre gläubig ist, kann Gott durch ihn sprechen. Ja, wer ist schon 100 Jahre gläubig? Okay. Nur die über Livestream pressen. Okay. Okay. Also. Gott kann durch jeden sprechen, aber gleichzeitig seid ihr auch dessen bewusst. Weißt du, wenn derjenige ein bisschen daneben liegt, dann ist es auch nicht schlimm. Amen. Wir geben uns Raum zu üben. Frag mal deinen Nachbarn, gibst du mir die Möglichkeit, an dir zu üben? Ja? Halleluja. Weißt du, das ist auch geistliche Reife im Prophetischen, im Umgang mit dem Prophetischen. Ich glaube, weißt du, dass die Gemeinde Jesu der Endzeit eine stark prophetische Gemeinde auch sein wird. Das heißt, es gibt viele prophetische Worte, die einfach in der Gemeinde kommen. Ja? Aber das erfordert auch die Reife, wirklich damit umzugehen. Weil nicht jeder, der irgendwo dich auf der Toilette anspricht und sagt, der Herr spricht oder so, spricht 100% im Sinn Christi. Manchmal ist es so, dass es grundsätzlich schon vielleicht der Sinn Christi ist, aber vielleicht ein bisschen vermischt oder so. Also lass uns das alles nicht zu hoch aufhängen. Ja, ist ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. Okay, also du sagst einfach, ja, Folgendes habe ich empfunden, Folgendes habe ich empfangen. Okay, so in diesem Stil. Jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes, jetzt stehen wir einfach mal alle auf. Und dann kann sich einfach die erste Reihe der zweiten Reihe zuwenden, die dritte Reihe der vierten Reihe, die fünfte Reihe der sechsten Reihe. Und wenn es nicht aufgeht, dann sucht euch einfach einen Partner, sodass jeder einfach jemand hat. Okay? Stellt euch einfach voreinander auf, voreinander, ja, sodass ihr einander gegenübersteht. Macht vielleicht so ein bisschen Abstand, sodass ihr euch nicht gegenseitig stört, wenn ihr nachher gleich einen Gedanken weitergebt. Also ihr könnt ruhig euch hier im Raum auch den Raum vollends einnehmen. Nur nicht hier im Mittelgang zu sehr, damit die Kamera noch durchkommt. Okay? Gut. Hat jeder einen Partner oder ist jemand noch frei? Hat jeder jemand? Hat jeder jemand? Du hast noch niemand? Okay, dann komm du zu mir. Halleluja. Okay. So. Jetzt machen wir Folgendes. Frag deinen Partner, bist du im Blut des Lammes gewaschen und eine neue Schöpfung in Jesus? Amen. Und wenn er Amen sagt, dann mach dir bewusst, du bist jetzt kurz davor, einem Teil des Leibes Christi zu dienen. Also letztendlich ein Teil von Jesus. Ja? Du bist dabei, einem Teil seines Leibes zu dienen. Das ist eine große Sache, das ist eine wunderbare Sache, okay? Und dann werden wir Folgendes machen, wir werden ein Gebet sprechen, ich werde zuerst ein Gebet sprechen und dann werden wir so 45 oder 30 bis 60 Sekunden, werden wir alle zusammen in Sprachen beten, so stark du kannst, so intensiv du kannst, nicht irgendwie lahmelig, sondern richtig kräftig und du wirst dich innerlich ausstrecken, wie ich gesagt habe, um zu hören, zu sehen, wahrzunehmen, einen Gedanken für deinen Partner zu empfangen. Und dann werde ich irgendwann mal ganz laut Stopp sagen und dann hören wir alle sofort auf, in Sprachen zu reden. Und dann haben wir nochmal 30 Sekunden, wo wir ganz ruhig sind und wo du in dich hineinhörst, schaust oder empfindest und den ersten Gedanken, der kommt, den nimmst du. Und dann, wenn ich sage, dann gibst du ihn weiter. Beziehungsweise zuerst entscheidet ihr, wer als erster seinen Gedanken weitergibt und dann gibt der erste seinen Gedanken weiter und dann der andere seinen Gedanken. Okay? Haben wir es verstanden, wie es geht? Okay, Halleluja. Dann beginnt einfach schon mal im Geist zu beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass hier Söhne und Töchter sind, die den Sinn Christi haben, Herr. Im Blut des Lammes gewaschen sind, Herr. Und eins sind, Herr, in ihrem Geist mit deinen Gedanken, Herr. Und Vater, in dem Namen Jesus strecken wir uns aus, Herr. Nach deiner Empfindung, nach deinem Reden, Herr, nach deiner Ermutigung, nach deinem Gedanken, Herr, für die Person, die vor uns steht, Herr. In dem Namen Jesus bringen wir jetzt jeden Gedanken unter den Gehorsam gegen Christus. Halleluja. Sprich mir einfach mal nach. Ich bringe jeden Gedanken unter den Gehorsam gegen Christus. Ich bin ein Gläubiger. Ich bete im Glauben. Und ich erwarte zu empfangen. Ich lasse meine eigenen Gedanken los und ich verbinde mich mit den Gedanken Jesu Christi. Und was ich empfange, werde ich kühn weitergeben. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und Vater, im Namen Jesus binde ich jetzt jeden Geist unter den Gehorsam gegen Christus, jeden komischen Geist. Wir sagen hier, kein Raum, alles Seelische ist gebunden, ist unter unseren Füßen jetzt. In Jesu Namen spielt keine Rolle, sondern ich setze frei, dass der Sinn Christi jetzt hier in diesem Raum hervorkommt für deine Söhne und Töchter. Halleluja, Halleluja. Und jetzt 30 bis 60 Sekunden. Auch hier über Livestream. Wenn du einen Partner hast, mach dich eins und tut einfach zusammen das, was wir hier auch machen. Ja, ist ganz wichtig. Wenn du alleine bist, kannst du es nur über dir selber machen oder du kannst ja auch ein Foto nehmen von einer Person, die dir vielleicht auf dem Herzen liegt und lass dir einfach für diese Personen Gedanken geben. Aber in jedem Fall, geh mit rein in die Aktivierung. Lass uns im Geist beten. Wenn du über Livestream zuschaust, du kannst auch noch jemand anrufen und sagen, hey, ich lasse mir gerade ein Wort für dich geben, ich lasse dir gerade einen Eindruck für dich geben, einen Gedanken für dich. Und dann betet ihr zusammen in Sprachen und dann gebt ihr übereinander diesen Gedanken weiter, in Jesu Namen. Halleluja. Noch 10 Sekunden. Und stopp. Jetzt komm zur Ruhe und jetzt höre, sieh, empfinde ein Gedanken aus dem Sinn Christi für deinen Bruder. In Jesu Namen. Und jetzt entscheidet euch, wer als erstes seinen Gedanken weitergibt. Macht kurz aus. Okay. Und dann gibt der Erste seinen Gedanken weiter. Wie gesagt, es ist ein Gedanke. Also es dauert jetzt nicht 5 Minuten, sondern es ist ein Gedanke. Und wenn der Erste seinen Gedanken weitergegeben hat, dann gibt der andere seinen Gedanken weiter. Halleluja. Halleluja. Jetzt solltet ihr spätestens bei der zweiten Person sein, euren Gedanken weitergeben. Halleluja. Und wenn ihr euren Gedanken weitergegeben habt, wie gesagt, es ist keine lange Sache. Es ist im Wesentlichen ein Gedanke. Es kann ein Bild sein, das musst du vielleicht kurz beschreiben, aber im Wesentlichen ist es ein Gedanke. Okay, kommt zum Ende. Und jetzt möchte ich kurz wissen, wer von euch konnte mit dem Gedanken, den der andere oder die andere ihm oder ihr weitergegeben hat, etwas anfangen? Wer konnte was damit anfangen? Wow, wow, so viele. Halleluja, das sind fast alle. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Okay, Halleluja. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Zweite Frage. Wer von euch hat empfunden, dass tatsächlich Gott und nicht dein eigener Sinn oder dein Fleisch dir was gegeben hatte für den anderen? Wenn du gesehen hast, dass er seine Hand gerade gehoben hat, dann kannst du das mit gutem Recht jetzt tun, weil dann weißt du, okay, ja, es ist so. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Gebt mal Jesus mal die Ehre. Halleluja. Preis den Herrn. Okay. Andere Umfrage. Pass auf, wer von euch kann klar sagen, ich habe etwas gehört, also ein Wort gehört. Wer hat was gehört? Okay, 1, 2, 3, 4. Ja, einige haben was gehört, okay. Wer hat was gesehen? Okay, wow, so viele Seher. Oh, Halleluja. Wer hat einfach was empfunden, wo du jetzt sagen kannst, ich habe weder gehört noch gesehen, ich habe es einfach empfunden. Okay, sind auch einige. Ja, das siehst du, es ist unterschiedlich. Ja. Manchmal kann es auch sein, dass es zwei Sachen fast gleichzeitig waren, aber eins ist dominant. Okay. Letzte Frage, wer hat gar nichts empfangen? Hm? Nein? Okay. Preis den Herrn, kein Problem, weißt du, wenn du nie anfängst zu üben, wirst du nicht reinkommen. Amen. Das ist okay. Ja? Also eine Person hat jetzt nichts empfangen, es macht nichts. Das nächste Mal wirst du umso mehr empfangen. Halleluja. Ja, weil es ist im Glauben aktiviert und es wird immer weiter aktiviert. Amen. Und ja, preis den Herrn, wir üben. Amen. Weißt du, wenn wir diese Kultur bei uns in der Gemeinde aktivieren können, dass wir keine Professionals sind, sondern dass wir einfach auch üben, ja, dann haben wir eine große Freiheit, auch Dinge weiterzugeben. Ja. Weil keiner ist dann so unreif zu sagen, oh, der hat über mir prophezeit, wow. Puh, der hat mich in einem Raumschiff gesehen, auf dem Weg zum Mond. Ich glaube, ich soll Astronaut werden oder irgend sowas. Ja. Verstehst du? Verstehst du? Aber Gott redet, Amen. Wie von euch sind auferbaut durch das, was jetzt gerade passiert ist? Wow, Halleluja, Amen. Danke, Jesus. Also, Halleluja, das ist das Ziel, Amen. Gott möchte uns durcheinander dienen. Amen. Halleluja. Und da werden wir das nächste Mal weitergehen. Also seid dabei, nächste Woche geht es weiter. Jetzt machen wir Pause. Bis 7:07. 7:09 geht es weiter. Okay, also in 10 Minuten, 7:07 geht's weiter und dann kommt die zweite Stunde über den Heiligen Geist. Also seid gespannt, macht kurz Pipi-Pause, freut euch weiter im Herrn an dem, was er durch euch getan hat. Und ja, und wenn du gerade so im Fluss bist, vielleicht hast du ja noch einen Gedanken für jemand anderes. Aber bitte immer schön um Erlaubnis fragen, ist auch wichtig. Ja. Darf ich dir was weitergeben? Nein, nicht Leute vergewaltigen, ich muss dir was sagen. Nein, sondern ich empfinde, ich habe was für dich, darf ich es dir sagen? Ja, so, das ist unser Stil, okay? Gut, also Pause, 7:09 geht's weiter.